dancing with somebody. Und manchmal weiss man zwar, es ist fertig mit dieser gewissen Person, aber man will es irgendwie nicht wahrhaben. Und genau um das geht es in diesem Liebessong von Tom Gregory, «Forget Somebody». Und der ist parat für euch nach der halben. In der nächsten halben Stunde gibt es aber auch den Greatest Hit von Bruce Springsteen, «Born in the USA». Oder der aktuelle Song in voller Länge parat für euch auf Radio Bern 1. Ja? Wir spielen für euch halt nur die beste Musik. Und jetzt ist 12:30. Ich wünsche euch einen guten Mittag. Das sind die News. Kompetent informiert über Bern, die Schweiz und die Welt. Radio Bern 1 aktuell. Mit dem Rutschminzi. Die Schweizer Armee hat im vergangenen Jahr mehr Hotelübernachtungen generiert als Touristen aus Japan. Insgesamt seien für Militärangehörige 121.000 Übernachtungen gebucht worden, schreibt die NZZ am Sonntag nach Anfrage beim Verteidigungsdepartement VBS. Das kostete die Armee rund 8,5 Millionen Franken. Russland hat in der Nacht zahlreiche Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine geflogen. In mehreren Wellen seien insgesamt 70 Waffen unterschiedlicher Art eingesetzt worden, heißt es von der ukrainischen Luftwaffe. Die Luftabwehr habe 30 der 40 Raketen sowie alle 27 eingesetzten Drohnen zerstört. In Slowenien ist ein Damm zum Schutz von Hochwasser teilweise gebrochen. Durch den Schaden an der Anlage beim Fluss Mur seien insgesamt 10 Ortschaften gefährdet, teilte die slowenische Nachrichtenagentur STA mit. Die Menschen dort würden evakuiert. Man arbeite daran, den Staudamm per Helikopter mit Betonblöcken abzudichten, sagte der zuständige Kommandant. Mehr Nachrichten aus Bern, der Schweiz und der Welt gibt's auch in der App von unserem Newsportal Bern Today. Bern 1 Verkehrsservice. Ganz, ganz gut aufpassen auf der A1 Zürich Richtung Bern auf der Höhe vor Verzweigung Lauterbach ist in beide Richtungen Gefahr wegen Personen auf der Fahrbahn. Darum also sicher dort das Tempo anpassen und habt euch Sorge. Dann auf der A1 Bern Richtung Zürich zwischen Kriegstätten und Raststätt-Tätigen stocken es immer noch wegen dem Unfall, der passiert ist und verlieren dort sicher 20 Minuten. Und unterwegs Richtung Süden vor dem Gotthardtunnel aktuell 9 km Stau ab Erstfeld. Das heisst, ihr wartet dort 1,5 Stunden. Und die Autobahneinfahrten Göschenen und Airolo sind nach wie vor gesperrt. Ich wünsche euch ganz viel Geduld und habt euch Sorge unterwegs. Bern 1, Wetter. Also wenn ihr heute ein bisschen drin bleibt, das fühlt sich sicher nicht falsch an. Es kautet nämlich den ganzen Tag, es regnet immer wieder und es wird auch nicht mehr als 16 Grad. Gegen Abend wird es dann aber gerade im Flachland ein bisschen freundlicher und es kann auch noch ein paar Sonnenstrahlen geben. Morgen übrigens dann besser, 18 Grad, zuerst noch ein paar Regentropfen, aber am Nachmittag dann eher Sonne. Radio Bern 1, Weekend. Mein Name ist Lara Baumgartner, ich wünsche euch einen guten. The best music mix. Control. Oh, going round and round again. It can't be how it ends.

Radio Bern 1 Greatest Hits. Im besten Musikmix. Kurz schnell für alle, die auf der A1 Zürich Richtung Bern unterwegs sind. Im Moment Höhe Lauterbach, immer noch ganz gut aufpassen. In beide Richtungen gefahren wegen Personen auf der Fahrbahn. Also dort ein bisschen das Tempo anpassen und dann schauen wir heute in die musikalische nächste halbe Stunde. Dort wartet die Loi mit Gold. I think I'm losing my mind over here. crazy. I'm trying to find you in a crowd again. You were there, then you were gone. And now I'm tracing all my steps to you. And oh my God, oh, I think I'm losing my to burn, but it feels so right. I've been sitting here, hands on the wire, trying not to fall, but I think I might. I've been sitting here with my head on fire, trying not to burn, but it feels so right. I've been sitting here. It's only been about a couple of days. You must have gone to put a spell on me. I can't get you out from under my feet. Singing, oh my Lord, you'd be the death of me. I'm not the one to normally play the fool. So tell me, brother, what's I meant to do? Help me, help me. Going crazy over you. Singing, oh my God, you're the fire, I'm with you. My mama, your shit always says, stupid to get in between a woman who knows what she wants. Well, I guess I made that mistake. I'm young and foolish and brave, but she's made her way to my heart. I gotta get out. This is what you get when you fall in love. No one ever said I could, it hurts. I tried it once, but it's once too much. You end up getting burned. I'm like the gasoline, you like the match. Ain't no one else who can burn me like that. So I cross my heart, kill my desire. This is what you get when you play with. Written over your face. You say love, I gotta have a little faith. Thinking I'd have mercy, but I know you ain't insane. And daddy used to warn me about your kind. I read the book maybe a thousand times. So we're so high, miss the warning signs. Cause I'm calling up to see if you're around tonight. My mama, your shit always says, stupid to get in between a woman who knows what she wants. Well, I guess I made that mistake. I'm young and foolish and brave, but she's made her way to my heart. I gotta get out. This is what you get when you fall in love. No one ever said I could, it hurts. I tried it once, but it's once too much. You end up getting burned. I'm like the gasoline, you like the match. Ain't no one else who can burn me like that. So I cross my heart, kill my desire. This is what you get when you play with fire. Im besten Musikmix. Hey Leute, sind wir mal ehrlich, ihr Voice hat schon mal geklaut. Kaugummis am Kiosk oder Herzen von einer Frau. Sind wir mal ehrlich, sind wir mal ehrlich. Hey Leute, sind wir mal ehrlich, ihr Voice ist schon mal gestürzt. Mit dem Velo im Quartier oder am Grümpi nachts ein Bier. Sind wir mal ehrlich, sind wir mal ehrlich. Auch wenn niemand weiß, ob ein Mond wieder aufsteht, sag ich euch ehrlich, wie es ist. Egal was andere meinen, egal was jeder redet, wenn du willst leben, dann mach das jetzt. Hey Leute, sind wir mal ehrlich, ihr Voice hat schon mal gelebt, eine Stunde lang für den Honig. Oder das Leben lang mit dir. Sind wir mal ehrlich, verdammt, sind wir mal ehrlich. Obwohl niemand weiß, ob ein Mond wieder aufsteht, sag ich euch ehrlich, wie es ist. Egal was andere meinen, egal was jeder redet, es geht nie ins Leben außer dir. I'm not afraid to macht aktuell Geduld vor dem Gotthardtunnel. Für die, die dort sind, ist eigentlich der Loi mit Gold. Das ist dann vielleicht ein bisschen angenehmer mit dem besten Musikmix. Freddie Mercury mit dem Greatest Hit Living on My Own hier auf Radio Bern 1. Und Glass Animals mit Heath Waves. Das ist eure nächste Halbstunde hier auf eurem Lieblingssender. Das ist die grösste Tanzdemo der Welt. Radio Bern 1 präsentiert die 30. Street Parade. Tanzen für Liebe, Frieden, Freiheit und Toleranz rund ums Zürcher Seebecken. 30 Love Mobiles, 8 Stages und Kulinarisches aus aller Welt. Mit ein bisschen Glück seid ihr sogar als VIP im exklusiven Opera-VIP-Bereich Sauvage Off dabei. Street Parade mit dem Motto I Wish am 12. August. Alle Infos in der Radio Bern 1 App. Es ist 1, guten Sonntagmittag. Heute wird es maximal 16 Grad. Kompetent informiert über Bern, die Schweiz und die Welt. Radio Bern 1 aktuell. Mit dem Rutschminzi. In Zivil sind bei einer Frontalkollision zwei Personen verletzt worden. Aus noch ungeklärten Gründen ist gestern Nachmittag ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilt die Kantonspolizei Bern mit. Der Fahrer des Unfallwagens sowie der Beifahrer des entgegenkommenden Autos mussten ins Spital gebracht werden. Wegen des Unfalls war die betroffene Straße während anderthalb Stunden komplett gesperrt. Die Schweizer Armee hat im vergangenen Jahr mehr Hotelübernachtungen generiert als Touristen aus Japan. Insgesamt seien für Militärangehörige 121.000 Übernachtungen gebucht worden, schreibt die NZZ am Sonntag nach Anfrage beim Verteidigungsdepartement VBS. Das kostete die Armee rund 8,5 Millionen Franken. Im laufenden Jahr dürften weitere 3 Millionen Franken dazukommen. Den höheren Unteroffizieren und den Offizieren stehen neu 100 statt 70 Franken pro Nacht zur Verfügung. Die Hotels würden dem Militär wohl preislich stark entgegenkommen. Nach den Überschwemmungen drohen in Österreich nun Hangrutsche. Zwar habe der Regen in den betroffenen Gebieten im Süden des Landes deutlich nachgelassen, es drohten nun aber mehrere völlig aufgeweichte Hänge abzurutschen, berichtet die Feuerwehr. Deswegen mussten im Bundesland Kärnten aus Vorsicht mindestens 40 Häuser und Wohnungen geräumt werden. Weiterhin immer wieder ausrücken müsse die Feuerwehr auch, um vollgelaufene Keller auszupumpen. Über 5000 Feuerwehrleute und Dutzende Soldaten stehen seit gestern im Einsatz. Russland hat in der Nacht zahlreiche Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine geflogen. In mehreren Wellen seien insgesamt 70 Waffen unterschiedlicher Art eingesetzt worden, heißt es von der ukrainischen Luftwaffe. Die Luftabwehr habe 30 der 40 Raketen sowie alle 27 eingesetzten Drohnen zerstört. Knapp ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Paris ist ein erster Testlauf für das Freiwasserschwimmen wegen Bakterien in der Seine abgesagt worden. Zunächst war das für gestern geplante Rennen um einen Tag verschoben worden. Nun wurde es definitiv gestrichen, teilen die Veranstalter mit. Grund dafür sei das weiterhin unsaubere Wasser der Seine. Anhaltender Starkregen in Paris hatte zu Bedenken hinsichtlich der Verschmutzung durch überlaufendes Abwasser geführt. Insbesondere vor E. coli-Bakterien wurde gewarnt. Mehr Nachrichten aus Bern, der Schweiz oder der Welt gibt es auch in der App von unserem Newsportal Bern Today. Bern 1 Verkehrsservice. Auf der A1 Zürich Richtung Bern immer noch ganz gut aufpassen. Es hat Personen auf der Strasse, da soll es Lauterbach. Und zwar müsst ihr dort in beide Richtungen gut aufpassen, haben euch also Sorge. Und auf dieser Strecke ist es auch noch ein bisschen im Stocken zwischen der Verzweigung Herkingen und Önsigen. A1 Bern Richtung Zürich zwischen Kirchberg und der Verzweigung Herkingen stocken auf mehreren Abschnitten. Und ihr habt dort einen Zeitverlust von 20 Minuten. Und vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden aktuell 10 km Stau ab Erstfeld. Das heisst, ihr wartet dort etwa 1 Stunde auf 40 Minuten. Die Autobahneinfahrten Göschenen und Airolo sind nach wie vor gesperrt. Und Autoverlad Lötschberg zu Goppenstein, dort wartet ihr eine halbe Stunde. Ich wünsche euch eine extra Portion Geduld und ganz eine sichere Fahrt. Bern 1. Wetter mit der AEK Bank. Auch in Bern mit einer Niederlassung am Theaterplatz 2. Aus Erfahrung sicher. aekbank.ch. Hauptsächlich grau ist es an diesem Sonntag und auch der Regenschirm braucht ihr immer wieder. Es kutet hier ziemlich. 16 Grad gibt es maximal. Und aufs Nacht lockert es aber ein bisschen auf. Vor allem gut im Flachland und kann noch ein paar Sonnenstrahlen geben. Am Ende weniger Regen. Es wechselt dann am Nachmittag sicher auf Sonne und 18 Grad. Radio Bern 1 Weekend. Ich bin Lara Baumgartner und ich hoffe, ihr geht's gut bei allem, was ihr so am Machen seid. Einen guten Sonntag. Der beste Musikmix. been faking me out, can't make you happy or

just run away. All that talk, it's killing me. One last shot, hold on to me. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. quieras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Never left for a tally. You said that I missed me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I in a nation. You never know, say that I missed me at the Boom Shop. I take my never lay down flat and I went cardboard box. You said that I'm a Yankee, I go reaching out. Eine Minute nach der halben zwei haben wir. Bern 1 Verkehrsservice. Auf der A1 Bern Richtung Zürich zwischen Kirchberg und Kriegstetten ist es immer noch ein bisschen im Stocken wegen dem Unfall, der passiert ist. Und auf der gleichen Strecke stockt es aber auch auf mehreren Abschnitten zwischen der Verzweigung Lauterbach und Herkingen. Dort braucht es also sicher auch ein bisschen Geduld. Eine andere Richtung, A1 Zürich Richtung Bern zwischen der Verzweigung Herkingen und Önsigen, hat er auch ein bisschen länger. Vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden aktuell 10 km Stau ab Erstfeld. Das heisst, er hat eine Wartezeit von 1 Stunde und 40 Minuten. Die Autobahneinfahrten Göschenen und Airolo sind immer noch gesperrt und Auto verlässt Lötschberg. Zu Koppenstein, dort habt ihr im Moment 1 Stunde Wartezeit. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Geduld und in wenigen Sekunden gibt es jetzt während dem Warten Pink mit Trustfall im besten Musikmix. Der beste Musikmix. Der beste Musikmix. Radio. Radio Bern 1. If love was a word I don't understand, the simplest sound of four letters, whatever it was, I'm over it now. With every day it gets better, it gets better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day I try to move on. Whatever it was, whatever it was, there's nothing. right beside you down at the lake. I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Greatest hit. Die beste Musikmix. I promised myself, I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, aktuelle Lieblingsserie. Das ist die beste Musik. But baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find our way. and finally I'm where I wanna be. Radio Bern 1, der Hit. Ist neu im besten Musikmix.

Knapp ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Paris ist ein erster Testlauf für das Freiwasserschwimmen wegen Bakterien in der Seine abgesagt worden. Zunächst war das für gestern geplante Rennen um einen Tag verschoben worden. Nun wurde es definitiv gestrichen, teilen die Veranstalter mit. Grund dafür sei das weiterhin unsaubere Wasser der Seine. Anhaltender Starkregen in Paris hatte zu Bedenken hinsichtlich der Verschmutzung durch überlaufendes Abwasser geführt. Insbesondere vor E. coli-Bakterien wurde gewarnt. Mehr Nachrichten aus Bern, der Schweiz oder der Welt gibt's auch in der App von unserem Newsportal Bern Today. Bern 1 Verkehrsservice. Wir schauen direkt auf die A1 Bern Richtung Zürich. Dort ist es ein bisschen am Stocken, das auf mehreren Abschnitten zwischen Kriegstätten und der Verzweigung Herkingen. 5 Minuten länger geht es gesamthaft sicher. Nach A1 Zürich Richtung Bern braucht es zwischen der Verzweigung Herkingen und Önsingen ebenfalls ein bisschen mehr Zeit. Unterwegs Richtung Süden vor dem Gotthardtunnel aktuell 10 km Stau ab Erstfeld. Das heisst, ihr habt dort eine Wartezeit von 1 Stunde auf 40 Minuten. Die Autobahneinfahrten Gösschenen und Airolo sind immer noch gesperrt und Autoverladen Lötschberg. Das Kopperstein braucht ihr im Moment eine Stunde Geduld. Ich wünsche euch natürlich die Geduld und falls ihr sonst noch irgendetwas seht, was nicht ganz so tut, wie es sollte, könnt ihr uns das jederzeit durchgeben auf unserer Gratisverkehrshotline unter 0800 00 97 70. Merci im Voraus und fahrt gut. Bern 1, Wetter mit der AEK Bank. Auch zu Bern mit einer Niederlassung am Theaterplatz 2. Aus Erfahrung sicher. aekbank.ch. Es kautet, es regnet und es ist grau. Das bei höchstens 16 Grad. Heute gegen Abend vielleicht noch ein paar Auflockerungen. Und zum Wochenstart wird es dann besser und auch ein bisschen wärmer. 20 Grad am Montag, nach einem Mix aus Sonne und Wolken. Ein paar Regentropfen sind noch möglich, aber sicher nichts Wildes. Radio Bern 1 Weekend. Ein Gruß in die Stube daheim. Habt einen gemütlichen. Für euch im Studio bin ich, Lara Baumgartner. Grüß euch zusammen. Der beste Musikmix. I hate confrontation. It makes me uncomfortable. My brain goes hazy, basing when I get vulnerable. It's a lose-lose situation. Communication just makes I wish I could just say it straight away. Oh, I hate being this way. Learned it from such a young age. My needs and wants ain't important anyway. When you say something's wrong, I just wanna make it better. Oh, but I've realized that you just wanted me to listen. But listen when I see you cry. I can't stand what I feel inside. Oh, I just wanna fix you. Guess I'm what they call a people, people, people. Please, please, please. Guess I'm what they call a people, people, people. I put my comfort behind everyone else all my life. And it's so hard to describe unless you do it too. It's a lose-lose situation. Communication. I wish I could just say it straight away. Oh, I hate being this way. Learned it from such a young age. My needs and wants ain't important anyway. When you say something's wrong, I just wanna make it better. Oh, but I've realized that you just wanted me to listen. But listen when I see you cry. I can't stand what I feel inside. Guess I'm what they call a people, people, people. Please, please, please. Guess I'm what they call a people, people, people. Please, please, please. Guess I'm what they call a people. She's right though.